Die amerikanischen Streitkräfte und die japanische Selbstverteidigungsarmee hielten am 28. April eine gemeinsame Luftkampfübung gegen die TVJK ab. Die Kampfflugzeuge aus dem amerikanischen atomgetriebenen Flugzeugträger Calbinson übten im Luftraum östlich von Okinawa gemeinsam mit den Flugzeugen der japanischen Selbstverteidigungsluftwaffe ein Gefecht in der Luft. Dazu wurden die Angriffsflotte von Calbinson und die japanische Selbstverteidigungsluftwaffe und Marine mit Kampffliegern und Geleitschiffen eingesetzt. Die Amerikaner begannen am 23. April zusammen mit den japanischen Selbstverteidigungsstreitkräften die Aggressionsübungen gegen die TVJK.